Gedanken. Von Wien in die Welt und retour. Die Lebensreise des André Heller. Wenn ich einen Wahlspruch gehabt hätte als 40-Jähriger, dann wäre es gewesen, ich will gern mir selbst und der Welt auf den Grund gehen. Ich möchte wissen, wo ich bin. Wo ich bin mit und in dem André Heller und wo ich bin in dieser Welt. Mit dieser gigantischen Vielfalt. Wenn man nach Asien geht und schaut, was es da an Pflanzen gibt, sind Sachen, die mich heute interessieren. Wenn man zu den Meeren geht und sieht, welche Art von Fischen es da gibt. Das klingt alles so kindisch, was ich da sage, aber tatsächlich das Faszinierendste, was uns geschenkt wird, sind die Angebote des Planeten. Die Angebote des Planeten anzunehmen, versucht André Heller auf vielfältige Weise. 1947 in eine großbürgerliche Fabrikantenfamilie mit rigiden gesellschaftlichen Konventionen hineingeboren, sehnte sich André Heller schon früh nach Offenheit und Vielfalt. Er probierte viel aus. Er war Ö3-Moderator der ersten Stunde, versuchte sich als Liedermacher und Chansonnier, schrieb auch etliche Bücher. Legendär ist seine Zusammenarbeit mit seinem künstlerischen Ziehvater Helmut Qualtinger. Mit ihm produzierte er die Schallplatte Heutige und gestrige Wiener Lieder, eine Sammlung von nicht sehr angepassten Dialektliedern, die inzwischen Kult ist. Mit seinen pointierten Bemerkungen zu Kultur, Gesellschaft und Politik hat André Heller stets polarisiert. Und für Aufsehen erregte er stets durch ehrgeizige Kunst-, Theater- und Musikprojekte. Seine Verwirklichungen reichen von großen fliegenden und schwimmenden Skulpturen bis hin zum avantgardistischen Vergnügungspark Luna Luna. Neben der Regie von innovativen Shows, Theaterstücken, Zirkussen, Filmen und Operninszenierungen hat er auch Feuerspektakel, Labyrinthe und Museumsbauten realisiert. Anima heißt sein Garten in Marokko, den er auf einer Brache entstehen ließ, und auch in Wien hat er jüngst den Grundstein zu einem neuen Park gelegt. Zuletzt entwickelte er gemeinsam mit Ursula Strauß und Ernst Molden das Wiener Liedprojekt Remasuri. Eine ungewöhnliche Reise in die Vielfalt wienerischer Musik. Reiseleiter sind die neuen Wiener Konzertschrammeln unter der Leitung von Kontragitarristen Peter Havlicek. Von dieser Formation stammt unter anderem die Musik zur heutigen Sendung. Also das Wienerische spielt in meinem Leben eine interessante Rolle. Erstens war es irgendwie ein Notausgang. Da zählt der Schubert dazu und der Schnitzler und der Josef Roth und der Stefan Zweig und der Klimt und der Schiele und der Gerstl. Und das zusammengenommen ergibt einen Schimmer von Heimat für mich. Ich komme aus einer Familie, in der man traditionell immer auf gepackten Koffern gesessen ist und in Gedanken an düsteren Tagen tue ich das heute auch noch, weil meine Großmutter hat gesagt, alles was war, kann noch einmal kommen. Und der Vater ist halt knapp mit dem Leben davon gekommen und emigriert nach Frankreich und dann nach England. Und meine Mutter ist unter den Nazis hier geblieben mit meinem Bruder, der viel älter war als ich, naturgemäß. Ich nach dem Krieg geboren, er vor dem Krieg. Und da war immer so ein Angstschleier über allem. Kommen die, tun uns die wieder was an. Und es war ja auch so nach dem Krieg, wie die Nazis scheinbar weg waren, dass eine bestimmte Aggression geblieben ist. Aggression dagegen, dass der Krieg verloren wurde, obwohl ganz andere Versprechen gemacht wurden. Und da mussten wir jetzt wieder Schuldige finden. Ja. Wer war schuld daran, dass der Hitler nur gelogen hat oder sich in allen wichtigen Entscheidungen geirrt hat? Das sind so viele interessante, breit gefächerte Themen. Und das Wienerische hat sich mit großer Macht in mein Leben gedrängt, weil wir eben so nobel waren und so groß industrialisiert, und weil wir waren die besseren Leute und die anderen waren die Leute. Und da gab es aber ein Gegengewicht, nämlich unsere Köchin, die Gretel. Und bei diesen unglaublich langweiligen Einladungen, die meine Mutter gegeben hat, bin ich dann oft unter den Tisch, unterm Esstisch gekrochen. Und da konnte man dann relativ versteckt unterm Tisch sitzen. Das Tischtuch hat fast bis zum Boden gereicht. Und da habe ich mir eine große Gedankenlawine erzeugt unter dem Tisch und habe gesagt, was möchte ich jetzt lieber tun, als hier zuhören, wie die über Nerzmäntel oder über Elisabeth Gürt, das war eine Lieblingsautorin meiner Mutter damals, reden. Bis mir eine innere Stimme gesagt hat, jetzt kriegst du hervor hinterm Tisch und gehst in die Küche. Und dort gibst der Gretel die Hand und sagst, bitte sing mir was vor. Oder bitte erzähl mir was von der Vorstadt. Havarakatavarabu, san mene havarabu, san mene fremd, wann die Sonne schämt. Hokus pokus, fidipus, sie fahr mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wann ich außer muss in Ring. Havarakatavarabu, san mene havarabu, san mene fremd, wann die Sonne schämt. Hokus pokus, fidipus, sie fahr mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wann ich außer muss in Ring. Ich hab ein schwarzes Winter zum Traum. Ich schlaf auf doch den Straßen rum. Ich hab ein Rausch und ich such den Mond. Ich wart auf euch, so bin ich gewohnt. Havarakatavarabu, san mene havarabu, san mene fremd, wann die Sonne schämt. Hokus pokus, fidipus, sie fahr mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wann ich außer muss in Ring. Havarakatavarabu, san mene havarabu, san mene fremd, wann die Sonne schämt. Hokus pokus, fidipus, sie fahr mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wann ich außer muss in Ring. Spur von euch, wo ich schaue. Katavarabus an meine Havarabus an meine Freund, wenn die Sonne scheint. Bokus, Bokus, wie die Busse vor mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wann ich außer muss in Ring. Havarakatavarabus an meine Havarabus an meine Freund, wenn die Sonne scheint. Bokus, Bokus, wie die Busse vor mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wann ich außer muss in Ring. Die Vorstadt war so eine Anziehung, weil das Wort schon so interessant ist. Es gibt also eine Stadt und es gibt eine Stadt vor der Stadt und das ist die Vorstadt. Und wenn ich nicht einmal Wien kenne, weil ich nur in der Stadt bin und nicht in der Vorstadt, dann weiß ich ja nicht einmal, wo ich bin. Und dort in der Küche wurde auch nicht nur Dialekt gesungen, sondern manchmal auch Dialekt gesprochen, wenn der Bruder von der Gretel kam. Und dann gab es ein zweites Gebiet, in das man emigrieren konnte, nämlich den Hügelpark. Und im Hügelpark waren die Gossenburen, die nicht gewohnt haben in Villen, sondern manche von denen haben noch in Zelten gewohnt am Königlberg. Dort, wo jetzt der ORF ist, war der Hermann-Göring-Flugplatz. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwer weiß. Und drunter auf einem Hang, der Richtung Leinzerstraße geführt hat, war einmal ein Schloss. Und dieses Schloss war zerbombt und in den Ruinen haben Ausgebombte gelebt. In Zelten und haben lagerfeuermäßig wie die Indianer in Kesseln sich was zum Essen gekocht. Und das hat mir auch wieder gefallen, weil ich gar nicht das Elend gesehen habe, sondern dieses alternative Leben. Die haben auch wieder ums Lagerfeuer sitzend gesungen oder sie haben gestritten in einer anderen Sprache als wir. Wir haben ja auch fein gestritten. Ja. Bei uns hätte ja nie einer gesagt, du Trottel, schleichte, sondern ich glaube, es ist an der Zeit zu gehen oder so. Also im Hügelpark die Gossenburm. Und die waren meine Dozenten und Lehrer fürs wienerische Reden. Und ich rede ja fast immer in allem, was ich tue, doch mit einem wienerischen Akzent. Also ich habe nicht dieses extreme Hochdeutsch, sondern ich habe dieses, wie sagt man da, das Traber von einem, der die Weihnachtseinkäufe vom Schnitzler geliebt hat. Und ich mache da nichts nach, sondern das bin ich. Und mein Idol, eins der wenigen, das ich je hatte, als Jugendlicher war der Oskar Werner. Und der Oskar Werner hat genau dieses Wienerische repräsentiert an Sprache, das mir gefallen hat. Es war nicht gestützt und es war kein Getue, es war sehr präzise. Das ist ja auch eine Großartigkeit des Wienerischen, dass es so präzise sein kann, weil es so viel mehr Wörter gibt wie im Hochdeutschen, die genau auf den Punkt treffen. Also das Wienerische, das war ein totaler Protest gegen die Familie, weil wir hatten eine Hausordnung, in der Hausordnung war drinnen, man spricht schön. Und dieser blöde Satz, sprich schön, den ich manchmal noch ironisch anwende, wenn einer sehr deppert daherredet in meiner Gegenwart, also jetzt sprich schön, das war schon die Chance, nicht dort zu sein, wo die waren, die feinen Familienmitglieder, sondern wo ich mit meiner Seele offensichtlich hingehört habe. Das Wien, das ist eine alte Frau, sie kann schon immer grün. Und hinter Guschen tun dezent unheimlich schier verfern. Sie liegt den ganzen Tag im Bett und hört den Radio zu. Und wann einmal der einzig Hund sagt's, das ist halt mein Buhl. Sie lässt das Wasser unter sich und wischt sie mit der Hand den ganzen Dreck aus ihrem Leben ins Gesicht und ich weiß kein Wand. Sie ist wehleidig, aber selbstzufrieden. Lebt vom alten Ruhm seit 50 Jahren. Brennt sie deppert für jede Schmuckerei. Was ein Geld braucht, muss dann sparen. In ihrem Herzen führt's ein Pudelessen. Lasst sie von der Zeitung sagen, was denkt. Neger, Gammler, Juden und die anderen Scheißel sind zwar lieb. Nur lieber, wenn man's hängt. Sie weiß, wo sie hört und wer anders denkt, stirbt. Ist er noch? Ist er vor? So ist er brausen. Das Wind, das ist eine alte Frau, die was man stirn tut. Am besten, was man gaben dir, an Gnade, den Schuss in Hut. Doch bin ich leider selbst aus mir ein Kind von der Frau. Drum holt die bis zum Muttertod, das ist der Schluck, die Sau. Hallo. Es gibt ja unterschiedliche Heimaten. Ich bin eigentlich jemand, der so transportable Heimaten hat. Und mein Vater hat es einmal mir eindrucksvoll vor Augen geführt. Wenn er in Wien war, hat er so eine sehr schöne Bibliothek gehabt, hat er sie eingesperrt und hat oft jiddische Musik gespielt. Und ich habe dann mit zitternder Stimme gefragt, Papi, was ist das? Und er hat gesagt, das ist eine transportable Heimat. Die habe ich mal ins Exil mitnehmen können. Und so geht es mir ein bisschen mit dem Wienerischen, mit den Wiener Liedern. Die nehme ich ja mit, wohin. Ich habe den Schubert mit, ich habe den Brahms mit, ich habe Sprechplatten mit, die aus den 50er oder 60er Jahren sind, wie der Albin Skoda oder der Werner Kraus oder eben auch der Oskar Werner, mich hineinheben in etwas, was mir gut tut. Ich freue mich aber auch, nach Wien zurückzukommen, weil ich doch ein paar Freunde habe. Ich habe nicht sehr viele Freunde, weil da muss man auch vorsichtig sein. Man sollte sich nur auf Freundschaften einlassen, die man wirklich zutiefst möchte. Und der andere, und da gibt es natürlich eine maßlose Forderung, die auch wieder von meiner Großmutter gekommen ist, die kaum in irgendeiner Weise zu verwirklichen ist. Da haben wir mal über den Zweiten Weltkrieg und über den Austrofaschismus und über den Hitler geredet. Und dann sind wir auf Freunde gekommen. Und dann hat sie gesagt, weißt du, was wirklich ein Freund ist? Jemand, der dich im 38er Jahr versteckt hätte. Das ist natürlich eine ganz scharfe Forderung. Aber ich glaube, dass sie nicht dumm ist. Und unglaublich anspruchsvoll. Natürlich sind die verstecken, sind noch die grandioseren, wie die versteckt werden. Das ist ja eh logisch. Aber ich habe viele kennengelernt, die versteckt haben. Und die waren meistens ganz bescheiden. Da hat es niemand gegeben, der einen Putz gehabt hat und gesagt, wissen Sie, beim ersten Gespräch, Sie wissen eh, ich habe den 15 Jahre versteckt oder 4 Jahre. Also es gibt viel mutigere Leute, als man vermeintlich selber ist. Thank you. halbe Jahr in Afrika. Und ich habe viel in meinem Leben auf Österreich geschimpft. Und auch das relativiert sich sehr mit 1000 Rufzeichen, wenn man in Afrika lebt. Und die, ich gebe nur ein paar winzige Beispiele, meine Freunde aus Marokko, wenn die nach Wien kommen, sind mal mit Tränen in den Augen fassungslos, dass man einen Hahn auftritt und es kommt da Wasser raus. Aber das sind natürlich so Dinge, die uns überhaupt nie auch nur eine tausendstel Sekunde mit Dankbarkeit erfüllen, weil wir einfach sagen, so ist. Ja. Oder die medizinische Versorgung in dem Land, über die jeden Tag gestritten wird, wie man sie noch verbessern kann, Gott sei Dank. Das ist unfassbar in einem Land, wo man keinen Spitalszugang hat oder für jedes Aspirin einen Doktor extra bezahlen müsste. Oder welche Art von Sauberkeit bei uns ist. Marokko, das ich liebe, und ich habe dort dann wirklich mir eine Gegenwelt aufgebaut zu dem, was Europa ist. Auch mit diesen, das ist wieder das, was Afrika kann, diese großartigen Menschen, diese Träume doch versuchenden, in die Wirklichkeit zu übertragen. Nicht nur zu plappern, weil wenn die ein Haus bauen, bauen die ein Haus. Und schauen sie nicht in Katalogen an, was man da bauen könnte. Und die machen das mit ihrer Fantasie. Und sie tanzen. Immer wieder wird getanzt. Bei jedem Fest, bei jedem gescheiten Mittagessen. Und die Kinder stehen dort am Rand, die Vierjährigen, und tanzen. Und die Großmutter mit 86 Jahren steht in der Mitte und tanzt. Das ist ein Lebensgefühl, das mir sehr nahe ist. Stellen Sie sich das einmal vor, es gibt in Wien eine Weihnachtsfeier. Und auf einmal steht von der Großmutter bis zur Tante Emma, alle anfangen zu tanzen und der Vater trommelt und die schreien alle. Und das muss es erst mal wo geben und dort gibt es das. Also Österreich ist großartig in seinen Chancen, in seiner Großzügigkeit, in seiner Schönheit, aber es ist auch in einer nachgerade Raserei undankbar, für das die Leute hier. Ich habe mich da ja eh Jahrzehnte eingemischt und ich habe schon gemacht als 20-Jähriger, glaube ich, Wahlkampf für den Bruno Kreisky, was meine Familie in den Wahnsinn getrieben hat, weil die waren ja alle Hardcore-ÖVPler, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt dran, nach dieser lodenversiegelten ÖVP-Regentschaft, die quasi mein ganzes Jungsein überschattet hat, kommt jetzt einer und der hat vor, Veränderungen in dem Land zu machen, und die sind ja auch in grandioser Weise gekommen, für die Frauen, für die Homosexuellen, für die Schüler. Also da habe ich ja erlebt, wie sich was verwandeln kann, wenn einer nur will und es tut. Der Kreisky und dann der Androsch als Beiwagerl und der Broder, der Justizminister, die haben schon wirklich in diesem Land, ich muss jetzt nicht aufzählen, dass Frauen ihren Mann fragen mussten, wenn sie studieren wollten oder den Führerschein machen. Dass das alles geschehen ist, ist auch wieder ein Grund, dankbar zu sein. Aber da haben wir so ein unglaublich kurzes Gedächtnis. Und jetzt, wo ich ein alter Herr bin, fällt mir das ein und ich hole diese Dankbarkeit nach. Von Wien in die Welt und retour. Sie hören in der Sendung Gedanken, Ansichten und Einsichten von Audrey Heller. Die Welt war ja angefüllt, die letzten Jahrtausende, mit Aggression, Krieg, Blutvergießen, Vergewaltigung, Mordlust. Aber es kommt natürlich wirklich darauf an, welche Vorbilder man hat, wie eine Familie beieinander ist, wie die Lehrer in der Schule sind. Ich kann mich genau erinnern, wie ich geseufzt habe, Tag für Tag in den Internaten oder wo immer ich war, weil die Lehrer so uninteressant waren. Man muss die Fähigkeit haben, charismatisch Menschen für sich zu interessieren, wenn man sich anmaßt, jungen Leuten ein Weltbild beizubringen. Und der Vater, der müde von der Arbeit nach Hause kommt, muss wissen, dass dieses Kind, sein Sohn, seine Tochter, darauf angewiesen ist, verfeinert zu werden innerhalb der Familie. Wenn man nicht verfeinern, wird es grob. Und wenn es grob wird, wird es tragisch. Und Leute, die den Trump wählen, sind in einem Kokon aus Grobheit. Und jetzt passiert ja noch was Aberwitziges. Es gibt ja noch einen Religionskrieg dort. Da gibt es die alttestamentarischen Fundamentalisten und die treten jetzt an gegen die Christen, die das Neue Testament haben. Und das war interessant, was da bei dem Begräbnis von dem erschossenen Burm passiert ist, also bei dieser Trauerfeier, wo die Frau von ihm gesagt hat, sie verzeiht dem Mörder. Und sofort der Trump in seiner Gegenrede gesagt hat, er will hassen. Er möchte seine Feinde hassen. Er besteht darauf. Das sind zwei Grundströmungen, die es derzeit in der Welt gibt. Und wenn das Oberhaupt der vielleicht wichtigsten oder einflussreichsten Nation der Erde sagt, lasst uns hassen, na, kann man nur jeden Tag 6000 Kerzen in der Stephanskirche anzünden und sagen, Freunde, wir dürfen uns nicht ohne Gegenwehr hingeben. Langsame und dann plötzlich in drei Tagen rasende Anbohren und Zerschlagen von Demokratie. Das ist eine Plage, so wie die biblischen Plagen, die Heuschreckenplage. Das ist eine unglaubliche Prüfung für alle, die jetzt denken können und in dieser Welt leben. Sind wir in der Lage, das zu retten, was man in Jahrhunderten sich erobert und liebevoll und teilweise auch mit großen Aggressionen geschaffen hat? Oder überlassen wir einer Bande von Verbrechern, die auch noch so stolz drauf sind, weil sie merken, dass alles funktioniert? Meiner Meinung nach Ich habe dann überlegt, was wäre ein wirkliches Zeichen, um jemand wie den Vance oder dem Trump zu sagen, ihr werdet nicht Gewinner. Und in meiner Fantasie ist ein Zeichen, dass Hunderte, Tausende, Zehntausende, Millionen eines Tages beginnen, auf Washington zu marschieren. Wenn da ein Tsunami von Menschen kommen würde, sagen wir mal 3-4 Millionen, und würden sagen, mit uns nicht 50.000, nicht 110.000, sondern wenn es eine eindrucksvolle Lawine von Menschen mit einem anderen Bewusstsein gäbe, die sich dort aufbauen und schreien, mit uns nicht, für unsere Kinder, für uns selber, für den Planeten, für die, die in Afrika kein Auskommen haben. Das ist ja so unglaublich idiotisch, dass bei uns so viele glauben, auch Politiker, dass die Afrikaner mit Gummibooten herüberkommen, weil sie unseren Wohlstand wollen. Die wären glücklich, wenn sie einen Regen hätten. Die wären glücklich, wenn ihnen ein Arm zu faulen beginnt, dass man den anständig behandeln kann. Die wären glücklich, wenn die Kinder lesen und schreiben lernen könnten und die Frauen. Die wollen nicht uns ausrauben, sondern die wollen ein würdiges Leben. Und die wollen dort ein würdiges Leben, wo ihre Heimat ist und wo ihr Essen ist und wo ihre Spiritualität ist. Das ist wieder ein Größenwahnsinn von uns, dass wir glauben, alle wollen uns nur abcashen. Wenn wir dorthin fahren würden und uns anschauen, unter welchen Bedingungen die versuchen, sich ein würdiges Leben zu schaffen, dann würden wir nicht so hochmütig agieren und reden. Demut ist sowieso was, was einem anzuraten ist. Aber das habe ich Jahrzehnte alles nicht gehabt. Auch wieder denen, die jetzt zuhören, die glauben, der tut ja so. Ich habe ewig nicht gewusst. Aber ich habe bemerkt, was es mit mir macht, der Blödsinn, die Ungerechtigkeit, die ich ausgestrahlt habe. Und dann kann man mal darüber nachdenken, warum geht es mir so düster? Warum bin ich so melancholisch? Warum bin ich so ungern im André Heller? Und wenn man halbwegs bei Verstand ist, wird man sich dann überlegen, dass das mit etwas zu tun hat, was man repräsentiert. Und das müsste man dann ändern. Und das Ändern ist natürlich wieder eine Arbeit. Und die Arbeit ist eine Arbeit. Und wer tut sich schon die Arbeit an, sich abzugewöhnen, das oder jenes, wie man mit seinen Menschen, die man angeblich liebt, umgeht? Ob man die anschreit oder ob man sie bei der Hand nimmt und ihnen mit leiser Stimme was erklärt. Oder ob man ihnen einen Gameboy kauft oder ob man es bei der Hand nimmt und mit ihnen ins Kunsthistorische Museum geht oder von mir aus in die Josefstadt oder ins Burgtheater. Wenn wir alle diese Parallelmöglichkeiten nicht nützen, sondern die Kinder einfach nur sich selber überlassen, damit sie einem nicht stören beim Fernsehen oder beim Sudoku lösen, dann ist es wieder eine von diesen grandiosen Unterlassungssünden. Also so arg war es bei mir nicht, aber ich bin sehr lieblos mit mir selber auch umgegangen. Der Wendepunkt war die Geburt meines Sohnes. Ich wollte nie ein Kind haben. Ich wollte immer nur hoffen, dass kein Kind kommt, weil ich gefürchtet habe, dass ich dann vielleicht so ein schlechter, ein so brachialer Vater wäre, wie der, den ich gehabt habe. Und dann hat eine wunderbare Frau mir die Gnade erwiesen, ein Kind in mein Leben zu bringen. Und von der ersten Minute an war alles anders. Ich habe gewusst, der muss jetzt von dir bedingungslos geliebt werden. Und bedingungslos heißt bedingungslos. Habe ich vorher nicht geglaubt, nicht gewusst. Ich habe das für irgendeinen esoterischen Blödsinn gehalten, wenn das einer sagt. Oder irgendeinen Pfarrerunsinn. Aber dann habe ich es können. Und das merkt man an so Sachen wie, wenn jetzt ein Engel den Raum betreten würde und da sitzt der Ferdinand, da sitze ich. Ferdinand ist mein Sohn. Und der Engel würde sagen, nur einer von euch zwei darf überleben, gebt euch 5 Minuten, überlegt euch das. Und ich würde sagen, ich brauche nur 10 Sekunden, er soll überleben. Und das ist bei so einem monomanischen Typen wie mir schon eine entscheidende Veränderung. Der ferne Klang ihm werden die Bilder zuteil. Erwache nun und schreib dies als Lied. Es sei dir Bogen und Pfeil. So wirr das klingen mag, auch schon 77 Jahre, um mich in allem zu verstehen. Oft kommt was, taucht in mir, was ist denn das? Wo willst du mich hinführen? Darf ich überhaupt meine Zeit verwenden, mich mit dem zu beschäftigen? Das ist auch so was Wichtiges. Wenn man älter wird, ist natürlich jede Minute anders kostbar wie mit 17. Also zumindest im eigenen Denken. Ansonsten gibt es auch ganz banale Seiten des Älterwerdens. Man botzt sich öfter an, man stolpert öfter, man verkutzt sich öfter. Denke ich mir, ah, das Alter. Wenn ich meiner Mutter gesagt habe, Mami, da war sie schon 100, soll ich dir am Buckel klopfen? Sie sagt, nein, das ist nur das Alter. Nichts, was mir im Hals stecken geblieben ist. Ja, älter werden ist auch dann gesegnet, wenn die Erinnerung halbwegs funktioniert. Das ist eine Besorgtheit von mir, dass ich immer, ich weiß seit 15 Jahren nur mehr ganz wenige Namen zum Beispiel. Aber das geht wahrscheinlich vielen so. Aber ich möchte schon wissen, wie der Dichter geheißen hat, der Indische, mit dem ich 1978 in Bombay in diesem und jenem Café ausgesessen bin. Also, älter werden heißt, näher ans Nachhause gehen zu kommen. Und es gibt einen ganz interessanten Beweis für mich, dass ich woher komme und wohin gehe. Und das können sich jetzt gerne ein paar Leute überlegen, die uns zuhören. Ich habe immer ein Heimweh nach was anderem. Und ein Heimweh kann man nur nach etwas haben, was man kennt. Und ich habe ein großes Heimweh, in die andere Dimension zu gehen, wo es keine Geschäftelhuberei und keine Aggression und keine Niedertracht und keine Verlogenheit und kein Imponiergehabe geben wird. Und ich möchte mal auszittern. Also ich weiß, dass ich von wo komme und dass ich wohin gehe. Und ich weiß, dass der Körper ein Transportmittel ist, das man braucht, wenn man in der Welt herumgehen will. Und insofern fürchte ich mich vor dem Sterben überhaupt nicht, aber ich fürchte mich natürlich, wie jeder halbwegs intelligente Mensch, vor dem Leiden. Weil Leiden ist einfach nicht angenehm. Ich bin vor 10 Tagen operiert worden am Oberschenkel, am rechten. Ist mir was entfernt worden, ein Nagel, den sie mir falsch eingesetzt hat. Und ich habe vor der Narkose so eine aberwitzige Angst gehabt, vor diesem Kontrollverlust. Also so Sachen tun mir nicht gut und ich bete darum, dass sie mich nicht allzu oft abholen. Aber sterben heißt, alles hinter sich lassen, was man zutiefst nicht ist. Wenn man sich das einmal überlegt, was ich gerade gesagt habe, dann lässt man das halt da. Und das Wichtigste, die Seele, die unsterblich ist, das ist es, was man auf die Reise mitnimmt und was das Einzige ist, was ich bin und jeder, der zuhört. Woo-hoo! mir macht richtig Freude, spazieren zu gehen in Anima. Das ist ein echtes Paradies. Und ich denke mir, du hast es gemacht. Das hast du gut gemacht. Danke, dass du es gemacht hast, sage ich zu mir selber. Und das wird in 300 Jahren noch 300 Mal so schön sein. Das ist ja das Unglaubliche an Gärten. Also, wenn man einen Garten anlegt, kann man nichts falsch machen. Und das macht mich sehr glücklich. Da wird was. Da war nichts. In Anima war nichts. Es war rote Erde, nicht ein Grashalm, nicht ein Dornbusch, gar nichts. Glaubt immer niemand, aber da gibt es ja Fotos. Und plötzlich 30 Meter hohe Bäume und Düfte und Farben und Vogelgezwitscher und Heilung und Kinderlachen und Frieden. Das ist unglaublich. Und wenn man das selber gemacht hat, wäre es sehr, sehr hochmütig zu glauben, dass man selber das ist. Das ist das, was durch einen selber passiert. Aber gleichzeitig wäre es auch hochmütig, nicht zu sagen zu sich selber, danke, dass du es durchgestanden hast. Danke, dass du die Finanzierung bei dir selber aufgestellt hast, alles verkauft hast, was dir sonst Freude gemacht hat, damit das wahr werden kann. Aber wer soll für meine Träume auf die Barrikaden gehen, wenn nicht ich? Und in 70 Jahren wird niemand wissen, wer das gemacht hat. Ist ja vollkommen wurscht. Da geht es mir überhaupt nicht um Nachruhm. Es geht mir, der Nachruhm von dem ist, dass andere Leute sich dort Kraft holen. Aber ich weiß ja auch nicht mehr, wer mein geliebtes Palmenhaus gebaut hat in Schönbrunn. Aber ich danke ihm, dass er es gemacht hat. Man kann ja nicht auf die andere Seite mitnehmen, seine Eitelkeit. Da ist man ja eine radikale Witzfigur. Da wären ja so viele Leute, die nur gelebt haben, um anderen zu imponieren, wenn die mit ihrer Seele allein da drüben sind, die werden erstaunt sein, was alles überflüssig war in dem, was ihnen viel bedeutet hat. Von Wien in die Welt und retour. Sie hörten Gedanken von Audrey Heller. Remasuri, sein jüngstes Projekt, eine Reise in die Welt des Wiener Lieds, ist jeden Freitag und Samstag bis 20. Dezember im Theater in der Walfischgasse zu sehen. Mit den neuen Wiener Konzertschrammeln und Gästen, unter der Leitung von Kontragitarristen Peter Havlicek. Musik aus Remasuri war auch in der heutigen Sendung, die noch 30 Tage lang online verfügbar ist, zu hören. Außerdem von Klezmer Reloaded und der Camerata Mediterranea. Weitere Informationen finden Sie im Internet oe1orf.at/gedanken. Nächste Woche an diesem Sendeplatz der Musiker und Akkordeonist Herbert Pixner. Gedanken, immer am Sonntag um 9.05 Uhr im Programm Österreich 1. Als Gestalterin dieser Ausgabe bedankt sich Ursula Burkert für ihre Aufmerksamkeit.